So, da haben wir's, rief Porfiri wütend aus. Aufgeschnappte Worte, brummte er vor sich hin und bemerkte im selben Augenblick Raskolnikow wieder. Er war so stark mit Nikolai beschäftigt, dass er für eine kurze Zeit die Anwesenheit Raskolnikows offenbar vergessen hatte. Jetzt besann er sich plötzlich und wurde sogar verlegen. »Rodion Romanowitsch, Verehrtester, entschuldigen Sie.« Er stürzte auf ihn zu. »Das geht nicht. Bitte, Sie haben hier nichts. Ich bin auch selbst. Sie sehen, welch eine Überraschung. Bitte.« Er nahm ihn am Arm und zeigte auf die Tür. »Das haben Sie wohl nicht erwartet«, sagte Raskolnikow, der die Sache natürlich selbst noch nicht begriff, jedoch seine Fassung wiederzufinden Zeit gehabt hatte. »Auch Sie, Verehrtester, haben das wohl nicht erwartet. Da, wie Ihre Hand zittert.« »Auch Sie zittern, ja, Porfiri Petrowitsch.« »Ja, auch ich zittere. Hätte das nie für möglich gehalten.« Sie standen beide schon an der Tür. Porfiri wartete mit Ungeduld auf Raskolnikows Hinausgehen. »Und Ihre kleine Überraschung? Wollen Sie mir die nicht doch noch zeigen?« fragte Raskolnikow plötzlich. »Das fragt er nun, während ihm noch die Zähne im Munde klappern. Sie sind doch ein ironischer Mensch. Nun, auf Wiedersehen.« »Meiner Ansicht nach haben wir uns jetzt nur noch Adieu zu sagen.« »Wie Gott will, wie Gott will«, murmelte Porfiri mit etwas schiefgeratenem Lächeln. Als Raskolnikow durch die Kanzlei ging, bemerkte er, dass viele ihn aufmerksam anblickten. Im Vorzimmer sah er flüchtig unter der Menge die beiden Hausmeister aus jenem Hause, die er damals in der Nacht aufgefordert hatte, zur Polizei mitzugehen. Sie standen dort und schienen auf etwas zu warten. Kaum aber hatte er die Treppe erreicht, als er hinter sich wieder die Stimme Porfiri Petrowitschs vernahm. Er wandte sich um und bemerkte, dass dieser ihm nacheilte und völlig außer Atem war. »Nur ein Wort noch, Rodion Romanowitsch, in Bezug auf »Alles kommt, wie Gott es will«. Es lässt sich nicht vermeiden, aber der Form wegen werde ich Sie doch über einiges noch fragen müssen. So sehen wir uns doch wieder, nicht wahr?«